Sven, du tauschst mit Schnorri. Schnorri, du tauschst mit Sven. Keipe, du sitzt da, Harald da, Leif hier und Björni da drüben. Tolle Verbesserung. Jetzt sitzen alle Vollbärte auf einer und alle Schnurrbärte auf der anderen Seite. Ich wünsche mir die Wikinger wieder her. Drachenboote auf dem Mittelmeer. Grenzzäune brauchen wir nicht, denn die bärtige Bootsbesatzung kennt ihre Pflicht. Die Nussschalen mit ihren Asylanten geraten an der Küste schon ins Wanken. Harte Zeiten für das Marotterheer, Wikinger im Mittelmeer. Erik schaut auf den Proviant. Der Maid ist alle, das hat er gleich erkannt. Doch will er jetzt das Boot nicht mehr wenden. Wer will vorher noch Refugees im Mittelmeer versenken? Die Nussschalen mit ihren Asylanten geraten an der Küste schon ins Wanken. Harte Zeiten für das Marotterheer, Wikinger im Mittelmeer. Im Meereswind zeigt den Fremden, dass sie nicht willkommen sind. Und vom Morgengrauen bis zur Abendstund sinken sie mit ihren Smartphones bis zum Meeresgrund. Die Nussschalen mit ihren Asylanten geraten an der Küste schon ins Wanken. Harte Zeiten für das Marotterheer, Wikinger im Mittelmeer. Schalen mit ihren Asylanten geraten an der Küste schon ins Wanken. Harte Zeiten für das Marotterheer, Wikinger im Mittelmeer.